ganz gut und schön. Doch was wird hinterher? Vorläufig ist nur der Revolver leer. Der Himmel ist ein ziemlich leichtes Ziel und ihn zu treffen ist noch nicht sehr viel. So einfach schien es nicht zu meinen. Er sagte ja, man träfe keinen. Na schön, sein Rat ist nicht direkt verkehrt. Doch das ist alles. Sonst ist er nichts wert. Von Nicht-Erschießen wird man auch nicht heiter. Da weiß ich keinen Rat. Das tut mir leid. Denn ausgerechnet das fehlt unserer Zeit. Was fehlt ihr, meinen Sie? Die Heiterkeit. Es gibt doch Lärm genug und Tanz und Spiel. Das ist doch nichts als Trauer in Zivil. Das ist ja nur Verzweiflung mit Musik und der Vergnügungspark wird zur Fabrik. Wir sind, um froh zu sein, zu wenig klug. Wir sind zu dumm? Und doch nicht dumm genug. Wer heute lebt, hat weiter nichts als Pflichten. Und er erfülle sie, das sage ich. Wer heute leben muss, der muss verzichten. Wer heute lebt, der hoffe nichts für sich. Wir sollen immerzu im Kreise traben? Wozu denn nur? Es ändert sich doch nie. Wir müssen's tun. Wozu? Damit es die, die nach uns kommen, etwas besser haben. Sie sagten doch, es würde niemals gut. Weshalb denn dann die Mühe, Herr Professor? Gut wird es nie. Na also. Aber besser. Wenn jedermann das Seine dazu tut. Na, dazu sage ich weiter nichts als Prost. Die anderen finden, Schmidt, das sei kein Trost. Dass es den Kindern besser gehen soll, das stimmt sie auch nicht weiter hoffnungsvoll. Es ist gewiss ein schöner Lebenszweck, doch liegt er sozusagen zu weit weg. Die Güte ist nicht allzu sehr verbreitet. Ich wüsste niemanden, der das bestreitet. Sie würden gern ein bisschen leichter leben. Sollte es wirklich gar kein Mittel geben? Ich kenne eins. So reden Sie. Man kann sich schon erleichtern. Aber wie? Durch Ironie. Durch Ironie?